السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. نام الله سأل بامس ومهاتسك الله زيق مهال بمهاتسكايت سلام قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir werden heute inshallah ta'ala mit den Gebetsbedingungen weitermachen. Gebetsbedingungen oder eine Bedingung allgemein auf Arabisch heißt Sharut, und der Plural davon ist Shurut. Und die Definition einer Bedingung ist genau das, was, wenn es nicht vorhanden ist, die Ibadah oder, wie wir gerade im Salah sind, die Ibadah, oder im Bereich der zwischenmenschlichen Handlungen sind, zum Beispiel der Vertrag, nicht vorhanden ist, beziehungsweise ungültig ist. Also wenn der Schart nicht vorhanden ist, dann ist auch die Ibadah nicht sahih. Und sollte der Schart vorhanden sein, dann heißt es noch nicht, dass die Ibadah deswegen sahih ist oder der Vertrag gültig ist. Das ist die Definition vom Begriff Schart. Und in Bezug auf die Gebetsbedingungen hat der Gesetzgeber bestimmte Anzeichen gesetzt. Wenn sie vorhanden sind, dann sprechen wir von einem gültigen Gebet. Und Entschuldigung, dann sprechen wir von der Möglichkeit, dass das Gebet gültig sein kann. Und sollte eine dieser Bedingungen verletzt sein, dann ist grundsätzlich das Salah Fasid. Grundsätzlich deshalb, weil es in bestimmten Fällen natürlich auch Fallunterscheidungen gibt. Wir werden uns im Laufe der nächsten Sitzung, inshallah, mit sechs verschiedenen Bedingungen beschäftigen, mit sechs verschiedenen Schart beschäftigen. Dazu gehören die Zeit, die Tahara, dann das Bedecken der Aura, dann das Vermeiden von Najasa, also von unreinen Substanzen, dann, dass man sich in Richtung Qibla wendet und dass man die richtige Absicht hat. Das sind sechs Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Salah gültig sein kann. Wir werden zunächst einmal und wir merken an diesen sechs Bedingungen, dass sie nicht Bestandteil des Salah an sich sind, sondern sie gehen alle dem Salah voraus. Und das ist natürlich auch die Natur eines Schart, dass sie eben der Sache vorausgeht. Deswegen ist sie auch eine Bedingung. Und die erste Bedingung, mit der wir uns beschäftigen möchten, ist die Bedingung der Gebetszeit. Der Gesetzgeber hat die Gebetszeiten zu bestimmten Zeiten festgelegt. Wir reden jetzt hier in erster Linie von den fünf Gebeten. Natürlich gibt es auch bestimmte freiwillige Gebete, die auch einen Beginn, ein Ende haben. Aber wir reden jetzt in erster Linie von den Fard-Gebeten. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran al-Karim, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Das heißt, das Gebet ist den Gläubigen wirklich zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und so hat kein Muslim das Recht zu sagen, ich verrichte mein Salah, bevor die Gebetszeit eingetroffen ist, außer mit einem rechtmäßigen Grund. Wie zum Beispiel, wenn man zwei Gebete zur ersten von zwei Gebetszeiten zusammenfassen darf. Und ebenso hat niemand das Recht, das Gebet hinauszuschieben, außer mit einem rechtmäßigen Grund. Wie zum Beispiel, dass jemand zwei Gebete zur zweiten von zwei Gebetszeiten hinausschiebt, wenn er auf der Reise ist. Ansonsten hat niemand ohne einen rechtmäßigen Grund das Recht, ein Salah vor Beginn der Zeit oder nach Ende der Zeit zu verrichten, oder zum Beispiel alle Gebete am Anfang des Tages zu verrichten oder alle Gebete am Ende des Tages zu verrichten. Das ist alles entgegen dem, worüber es eine Übereinkunft unter den Ulama rahimahumullah gibt. Allah Azza wa Jal hat im Koran Karim die Gebetszeiten angesprochen, im Koran Karim angesprochen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna näher verdeutlicht. Und dazu lesen wir, als Grundlage dieses Abschnittes haben wir zwei entscheidende Hadithe. Ein Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma und ein Hadith von Abdullah ibn Amr. Und diese beiden Hadithe sind die Grundlage für die fünf Gebetszeiten, für das Ende und für den Anfang und das Ende. Und so berichtet uns Abdullah ibn Abbas, der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Gabriel, der Friede sei auf ihm, leitete mich beim Haus, das heißt bei der Kaaba in Mekka, zweimal im Gebet. Und so wissen wir schon, dass die fünf Gebetszeiten schon in Mekka zur Pflicht geworden sind und auch die Zeiten festgelegt worden sind. Und wie es auch heißt, ist dieses Ereignis, von dem Abdullah ibn Abbas berichtet, hat stattgefunden am Morgen nach der Nachtreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihm in der Nachtreise fünf Gebete, ihm seine Umma fünf Gebete pro 24 Stunden auferlegt. Und nun ist es notwendig, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam jetzt sagt, wann diese Gebetszeiten stattfinden. Deswegen ist Jibril alaihi salam auf die Erde gekommen und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Gebet an zwei Tagen geleitet. Das heißt, am ersten Tag fünfmal und am zweiten Tag fünfmal. Ibn Abbas sagte radiallahu anhu mal weiter: Beim ersten Mal betete er das Wuhur Salah, sobald die Sonne sich um die Breite eines Schnürsenkels neigte. Das heißt, aus diesem Hadith lernen wir, dass die Dhuhr-Zeit, das ist das Mittagsgebet, beginnt, sobald die Sonne den höchsten Punkt am Himmel verlässt. Denn ihr wisst, dass die Sonne morgens aufgeht und dann steigt sie und steigt sie und steigt sie und erreicht irgendwann mal ihren Höhepunkt. Und dieser Zeitpunkt, an dem sie am höchsten Punkt steht, ist ja eine verbotene Zeit. Ist eine verbotene Zeit. Deswegen, sobald sie, und natürlich während sie am Steigen ist, was geschieht da? Der Schatten, nachdem er groß und lang war, denn wenn die Sonne aufgeht, dann geht sie ja im Osten auf. Also ist der Schatten in Richtung Westen lang von jedem Gegenstand, den du aufstellen würdest. Und je mehr die Sonne aufsteigt, desto kürzer wird dieser Schatten. Und dieser Schatten erreicht irgendwann einmal seine kürzeste Erscheinung, seine kürzeste Form. Und wenn es die kürzeste Form erhalten hat, das heißt nicht mehr kleiner wird, dann ist die Sonne gerade am allerhöchsten Punkt. Der Schatten verschwindet ja nicht komplett, und das nennt man Fay, der bleibt noch da. Also ein kleines Stückchen bleibt immer noch da. Dann, sobald die Sonne jetzt sich vom höchsten Punkt in Richtung Westen neigt, verlängert sich der Schatten in Richtung Osten. Und sobald der Schatten sich verlängert, wissen wir, dass die Mittagszeit, das heißt, dass die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist. Und deswegen heißt es hier, beim ersten Mal betete er das Dhuhr-Salah, sobald die Sonne sich um die Breite eines Schnürsenkels neigte. Das heißt also, nur ein bisschen neigte, dann hat er schon das Dhuhr-Salah verrichtet, als wollte er sagen, das ist der Zeitpunkt, das ist der erste Zeitpunkt, an dem du dein Dhuhr-Salah verrichten darfst. Dann sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu mal weiter: Das Asr-Salah, das ist das Nachmittagsgebet, leitete er, als der Schatten eines jeden Gegenstandes so lang wie ein Gegenstand selbst war. So lang wie der Gegenstand selbst war. Das heißt also, der Schatten wird größer und größer und größer, und irgendwann einmal wird er genauso groß wie der Gegenstand selbst. Was aber hier gemeint ist, wie die Gelehrten darauf hingewiesen haben, ist derjenige Teil des Schatten, also man nimmt nicht den gesamten Schatten des Gegenstandes, sondern nur den Teil, um den der Gegenstand größer geworden ist. Denn ich habe ja gerade gesagt, dass wenn die Sonne am höchsten Punkt steht, bleibt ein Restschatten übrig. Und diesen Restschatten berechnen wir nicht. Sondern darüber hinaus, wenn der Schatten so groß wird wie der Gegenstand selbst, dann ist die Dhuhr-Zeit quasi zu Ende. Und in diesem Hadith heißt es, dass er in diesem Fall das Asr-Gebet verrichtet hat. Also beginnt zu diesem Zeitpunkt das Asr-Gebet. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, dass sobald der Schatten genauso groß ist wie der Gegenstand selbst, dann beginnt die Asr-Zeit. Dann sagt Ibn Abbas radiallahu anhuma, er leitet dann das Maghrib-Gebet, sobald der Fastende sein Siyam bricht. Sobald der Fastende sein Fasten bricht. Und wie der Muslim weiß, dass der Fastende sein Fasten bricht, sobald die Sonne untergegangen ist. Das ist also der Beginn der Maghrib-Zeit. Er leitete dann das Isha-Salah. Das Isha-Salah, das ist ein Pflichtnachtgebet, als das Abendrot weg war. Und im Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhu heißt es eigentlich wortwörtlich, sobald der Shafaq weg war. Und die meisten Ulama und auch die Sprachlinguisten sagen, dass wenn man vom Shafaq spricht, meint man damit das Abendrot. Und deswegen wurde es als Abendrot übersetzt und nicht das Abendweiß. Und deswegen, sobald das Abendrot im Horizont im Westen weg ist, beginnt die Isha-Zeit. Beginnt die Zeit für das letzte, beziehungsweise in diesem Hadith hat er mit dem Dhuhr-Gebet angefangen. Also ist es jetzt gerade das vierte Salat. Deswegen manche Ulama sagen, das Dhuhr-Gebet ist das erste Gebet des Tages und sie fußen auf diesem Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Dann sagte Ibn Abbas, und er leitete das Fajr-Salah, das Morgengebet, sobald das Essen für den Fastenden verboten war, ist. Und wir wissen, dass das Essen für den Fastenden verboten ist, sobald die Morgendämmerung beginnt. Sobald die Nacht endet und die Morgendämmerung beginnt. Am nächsten Tag, das war jetzt der erste Tag, am nächsten Tag leitete er mich, das heißt der Prophet spricht, im Wuhr-Salah, als der Schatten eines jeden Gegenstandes so lang war wie er selbst. Und das bedeutet aus diesem Hadith, dass die Wuhr-Zeit so lange anhält, bis die Asr-Zeit beginnt. Weil die Asr-Zeit, haben wir gesagt, beginnt, sobald der Gegenstand genauso lang ist wie der Schatten selbst. Und zu diesem Zeitpunkt hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Dhuhr-Gebet am zweiten Tag verrichtet. Und deswegen haben manche Ulama, rahimahullah ta'ala, gesagt, dass es zwischen der Dhuhr- und der Asr-Zeit eine kurze Überschneidung gibt, die so lang andauert wie 4 Raka'at. Und die Mehrheit der Ulama stützt sich aber auf den folgenden Hadith von Abdullah ibn Amr, den wir inshallah gleich sehen werden. Im Asr-Salah leitete er mich, als der Schatten eines Gegenstandes doppelt so groß wie der Gegenstand selbst war. Also beginnt Asr mit dem Ende vom Dhuhr und geht so lange, bis der Gegenstand der Schatten eines Gegenstandes genauso groß ist wie der Gegenstand selbst. Das Maghrib-Salah leitete er wieder, wenn der Fastende sein Siyam bricht. Also zur gleichen Zeit. Deswegen haben manche Ulama gesagt, dass die Zeit für Maghrib sehr knapp ist. Im Isha-Salah leitete er mich, als ein Drittel der Nacht vorbei war. Im Fajr-Salah, also es weist darauf hin, dass nach dem ersten Drittel der Nacht die Isha-Zeit zu Ende ist. Und im Fajr-Salah leitete er mich, als es langsam hell wurde. Also nicht kurz vor Sonnenaufgang, sondern deutlich früher. Dann wandte er sich mir zu und sagte, O Muhammad, dies sind die Zeiten der Propheten vor dir. Die Gebetszeit ist zwischen diesen beiden Zeiten. Und ebenso hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Ereignis, als jemand ihn über die Gebetszeiten gefragt hat, das vorgemacht und am ersten Tag zur einen Zeit gebetet und am zweiten Tag zur anderen Zeit gebetet. Und das weist auf eine sehr wertvolle Methode beim Lehren hin, und zwar, dass man dem Schüler die Sache vormacht, und gerade wenn es um praktische Sachen geht, dann kann der Schüler sich das am besten und am einfachsten einprägen. Wir haben einen zweiten Hadith Und zwar, das ist der Hadith von, das ist der erste Hadith, unsere erste Grundlage für die Gebetszeiten. Und wir haben einen zweiten Hadith, das ist der Hadith von Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhumma. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Dhuhrzeit hält an, bis die Asrzeit eingetroffen ist. Die Dhuhrzeit hält an, bis die Asrzeit eingetroffen ist. Die Asrzeit hält an, bis die Sonne ihre grellen Strahlen verliert. Das heißt also auch, wie heißt es, nicht bis zum Sonnenuntergang, sondern deutlich vorher. Die Maghrib-Zeit hält an, bis die rote Abenddämmerung vorbei ist. Und auch hier, hier in diesem Hadith ist nicht mehr nur vom Shafaq die Rede, sondern Thawru Shafaq. Und das ist eindeutig oder noch eindeutiger als vorher die rote Abenddämmerung und nicht die weiße Abenddämmerung. Er sagt, die Maghrib-Zeit hält an, bis die rote Abenddämmerung vorbei ist. Die Isha-Zeit geht bis zur Hälfte der Nacht. Wir haben also hier einen Unterschied. Im ersten Hadith haben wir stand bis zum ersten Drittel der Nacht und diesen zweiten Hadith haben wir bis zur Hälfte der Nacht. Und auf den ersten Blick sieht man, dass die Gebetszeiten zwischen diesen beiden Hadithen sich leicht unterscheiden. Und wie geht man mit dieser Angelegenheit um? Es sind beides authentische Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Ulama sagen, der Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, der erste, den ich erst vorgelesen habe, dieser Hadith ist ein mechanischer Hadith. Denn er heißt ja, dass dort Jibril vom Himmel gekommen ist. Und wie ich gesagt habe, war das am Morgen der Nachtreise. Also war das noch in der mechanischen Periode. Aber der Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhuma ist ein medinensischer Hadith. Und insofern ist dieser Hadith später, chronologisch gesehen, der zweite von beiden. Und eine Grundregel lautet, wenn wir zwei Hadithe haben, die sich gegenseitig, die beide authentisch sind, die beide gleich authentisch sind und sich widersprechen, dann ist der zweite von beiden, wenn wir von Abrogation, von Nesch sprechen, dann ist der zweite derjenige, der den ersten Hadith aufhebt, logischerweise, und nicht umgekehrt. Deswegen, wenn wir einen Konflikt haben, dann berufen wir uns auf den zweiten Hadith und nicht auf den ersten Hadith. Und so können wir zusammenfassend sagen, was die Isha, beginnen wir mit der Dhuhrzeit, wie es heißt im Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Sie beginnt ohne Meinungsverschiedenheit, nachdem die Sonne den höchsten Punkt im Himmel verlassen hat. Sie endet, sobald die Asr-Zeit eingetroffen ist. Und darauf weist der zweite Hadith von Abdullah ibn Amr hin, weil es dort heißt, die Dhuhr-Zeit hält an, bis die Asr-Zeit eingetroffen ist. Und das bedeutet deutlich, dass es eben keine übereinstimmende Zeit zwischen diesen zwei Gebetszeiten gibt. Also sagen wir, sobald die Sonne, der Schatten eines jeden Gegenstandes genauso lang ist wie der Gegenstand selbst, endet die Dhuhr-Zeit und es beginnt sofort die Asr-Zeit. Und die Asr-Zeit in dem ersten Hadith heißt es, geht so lange, bis der Schatten doppelt so lang ist. Und in diesem Hadith heißt es hier, im zweiten von Ibn al-As, heißt es, dass die Asr-Zeit endet, sobald die Sonne ihre grellen, hellen, grellen Strahlen verliert. Und man weiß, wenn man die Sonne am Anfang betrachtet, sie ist sehr, sehr grell und man kann ihr nicht einmal direkt ins Gesicht schauen. Aber sobald die Sonne sich weiter in Richtung Westen bewegt, verliert sie ihre Helligkeit und man kann auf sie direkt drauf schauen. Und es könnte sein, dass mit dem ersten Hadith genau das gleiche gemeint ist wie mit dem zweiten, dass es die gleiche Phase ist. Also es muss kein Widerspruch sein. Die doppelte Länge des Schattens kann auch gleichzeitig die Phase sein, in der die grellen Strahlen verloren gehen. Die Maghrib-Zeit, aber wir haben trotzdem noch Das sind die zwei Überlieferungen. Wir haben aber noch eine weitere Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der er sagte, wer eine Raka'a noch erwischt, bevor die Sonne untergegangen ist, hat das Asr-Gebet noch rechtzeitig erwischt. Hadith von Abu Hurairah radiallahu anhu, wer eine Raka'a noch vor dem Sonnenuntergang erwischt, hat das Asr-Gebet noch rechtzeitig erwischt. Also, dieser Hadith, man adraka raka'atan qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-asr. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin, dass die Asr-Zeit letztendlich endet, sobald die Sonne untergegangen ist. Und deswegen unterteilen die Ulama, rahimahumullah, die Zeit des Asr-Gebetes in zwei Teile. Der erste Teil, der eben anhält bis zum doppelten Länge des Schattens, beziehungsweise bis die Sonne eben ihre helle Farbe verliert, grelle Farbe verliert. Diese erste Phase ist Waqt Ikhtiyari, das heißt, es ist die Zeit, in der man sich freiwillig aussuchen kann, wann man sein Gebet verrichtet. Wenn ich also sage, ich möchte am Anfang der Zeit beten, darf ich. Ich darf aber auch erst nach 10 Minuten beten, nach 15 Minuten beten, nach 20 Minuten. Ich habe die freie Wahl, bis eben dieses Ereignis eingetroffen ist. Die zweite Phase ist die Phase, die man nennt auf Arabisch mit Waqt Ittirari. Waqt Ittirari bedeutet, das ist die Phase, in der man zwanghafterweise das Gebet verrichten muss, wenn man es noch nicht vorher verrichtet hat. Das heißt also, das ist die Zeit, in der man, wenn man vorher das Gebet noch nicht verrichtet hat, hat man nicht mehr die Wahl, das Gebet hinauszuschieben und zu sagen, ich mache es später. Also angenommen, zum Beispiel, du verschläfst und du wachst eine halbe Stunde vor dem Sonnenuntergang auf und du hast dein Asr-Gebet noch nicht verrichtet, dann hast du nicht das Recht zu sagen, ich mache irgendetwas anderes, was nicht notwendig ist, und später bete ich dann mein Gebet 10 Minuten vor die Sonne untergegangen ist. Sondern dein Salah musst du dann verrichten, sobald du dazu die Möglichkeit hast. In anderen Worten, musst du sofort aufstehen, dein Wudu durchführen und sofort dein Gebet verrichten. Hast nicht das Recht, das Gebet noch weiter hinauszuschieben. Dann sagt er, das Maghrib-Gebet hält an, das ist jetzt der Hadith von Abdullah ibn Amr al-As, wir haben jetzt gerade über das Asr-Gebet gesprochen. Das Maghrib-Gebet hat er im Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma am ersten Tag, beziehungsweise am zweiten Tag zur gleichen Zeit verrichtet wie am ersten Tag. Und im Hadith von Abdullah ibn Amr ibn As heißt es, die Maghrib-Zeit hält an, bis die rote Abenddämmerung vorüber ist. Und deswegen wissen wir, dass die Maghrib-Zeit tatsächlich erst endet, sobald die rote Abenddämmerung vorbei ist. Und die Isha-Zeit, heißt es im ersten Hadith, endet bis im ersten Drittel der Nacht. Und in diesem Hadith von Ibn Amr ibn As heißt es, die Isha-Zeit geht bis zur Hälfte der Nacht. Bis zur Hälfte der Nacht. Das heißt also, wir haben durch diesen zweiten Hadith eine größere Zeitspanne bekommen. Und auch beim Isha-Gebet wissen wir aufgrund anderer Überlieferungen in den authentischen Werken, dass sie letztendlich endet, sobald die Fajr-Zeit beginnt. Das heißt, auch beim Isha-Gebet haben wir zwei verschiedene Zeiten. Wir haben eine Ikhtiyari-Zeit und wir haben eine Idtirari-Zeit. Ikhtiyari-Zeit, die Zeit, mit der man das Gebet wahlweise verrichten darf. Natürlich mit wahlweise ist gemeint, solange man nicht irgendwie verbunden ist mit einer Gemeinschaft, in der man sein Gebet verrichtet. Ansonsten, wenn man also in der Gemeinschaft verrichtet man sein Gebet, sobald die Gemeinschaft ihr Gebet verrichtet und man sagt nicht, ich bete das Gebet irgendwie erst später. Deswegen, die Ikhtiyari-Zeit endet zur Hälfte der Nacht und die Hälfte der Nacht, liebe Geschwister, und die Ittirari-Zeit, sie endet bis zur Fajr-Zeit. Natürlich, die Hälfte der Nacht bedeutet nicht 12 Uhr, sondern die Hälfte der Nacht ist je nachdem, muss man berechnen, versus berechnet man. Die Ulama haben unterschiedliche Ansichten, wann man sie berechnet und versus richtigerweise man berechnet es ab der ab dem Morgen, ab dem Sonnenuntergang bis zur Fajr-Zeit. Und man schaut diese Zeit, teilt sie durch zwei und dann weiß man, wann die Mitternacht ist. Das kann sein vor 12, kann auch sein nach 12, das hängt mit der Jahreszeit zusammen. Das gilt für die Isha-Zeit. Die Fajr-Zeit beginnt mit der Morgendämmerung, wobei man hier aufpassen muss, yani, es gibt zwei Phänomene am Horizont, zwei Erleuchtungen. Und die erste Erleuchtung nennt man Fajr Kadib und die zweite Erleuchtung nennt man Fajr Sadiq. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, das braucht Übung und Training. Deswegen soll man nicht jeder Person glauben, die sagt, die Fajr-Zeit ist noch lange nicht eingetroffen oder ist schon eingetroffen, weil nicht jeder wirklich sich auskennt mit der Beobachtung dieses Phänomens. Und gerade innerhalb der Stadt, wenn die Beleuchtung um einen herum ist, kann man so etwas gar nicht oder wenig bis gar nicht sehen. Und in manchen Städten aufgrund vielleicht der Bewölkung gar nicht sehen. Und deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Nicht jeder, der über dieses Thema spricht, kennt sich auch wirklich damit aus. Dieses Fajr-Gebet beginnt, wie gesagt haben, mit der Morgendämmerung und endet im ersten Hadith heißt es, bis es hell wurde. Und im zweiten Hadith von Abdullah ibn Amr ibn As heißt es, und die Fajr-Zeit hält an, bis die Sonne aufgeht. Und auch in einer anderen Überlieferung heißt es, man adraka raka'atan qabla an tashruqa ash-shams, faqad adraka al-fajr. Das heißt, wer das Fajr-Gebet oder das Subh-Gebet verrichtet, wer noch ein Raka'a vom Fajr-Gebet erwischt, noch bevor die Sonne aufgeht, hat das Fajr-Gebet rechtzeitig verrichtet. Aus diesem Überlieferung entnehmen wir, dass das Ende der Gebetszeit vom Fajr ist, ist der Sonnenaufgang. Und wir entnehmen auch aus diesem Gebet die Ansicht der Mehrheit der Ulama, dass man, wenn man zum Beispiel zu spät aufwacht und vor dem Sonnenaufgang noch eine Raka'a erwischt, darf man und muss man auch die zweite Raka'a zu Ende führen, selbst wenn währenddessen die Sonne aufgeht. Und man unterbricht nicht sein Salah, sondern man verrichtet seine zwei Raka'a zu Ende, selbst wenn die Sonne am Aufgehen ist. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Und dadurch haben wir inshallah ta'ala über die fünf Gebetszeiten gesprochen und wissen, alhamdulillah, wann wir diese Gebete zu verrichten haben. Wir haben vorhin gesagt, man erwischt ein Raka'a, oder im Hadith heißt es, wenn man einen Raka'a erwischt, noch bevor die Sonne aufgeht, beziehungsweise bevor die Sonne untergeht, dann hat man das Fajr bzw. Asr-Gebet erwischt. Die Frage ist nun, was bedeutet es, einen Raka'a zu erwischen? Ein Raka'a zu erwischen bedeutet, dass man den Ruku' dieser Raka'a noch erwischt. Das heißt, die Raka'a, darunter verstehen wir eine ganze Gebetseinheit bzw. Gebetssequenz vom Takbir, bis man mit der zweiten Sajda fertig ist. Das ist ja eine ganze Raka'a. Aber damit man eine Raka'a, das wäre eine ganze Raka'a wirklich betrachtet, also wenn man sie wirklich erwischen würde, so eine ganze Raka'a, dann hätte man auf jeden Fall natürlich diese Raka'a erwischt. Aber gesetzlich gesehen hat man die Raka'a erwischt, sobald man den Ruku' noch rechtzeitig erwischt hat. Das heißt also, sobald man in die Verbeugung gegangen ist, noch bevor die Gebetszeit ausgelaufen ist, wenn du sagst Allahu Akbar und bist im Ruku', nachdem du natürlich vorher Allahu Akbar gesagt hast und die Fatiha gelesen hast, wenn du sagst Allahu Akbar und begibst den Ruku', sobald du im Ruku' diesen Ruku' erwischst, dann hast du dein Gebet noch rechtzeitig verrichtet und du giltst als jemand, der sein Gebet zur rechten Zeit verrichtet hat und nicht jemand, der nachlässig gewesen ist und sein Gebet erst nach Beginn der Zeit, nach Ende der Zeit verrichtet hat. Das Erste, wenn man es rechtzeitig verrichtet, man das Salah Ada, und wenn man es zu spät verrichtet und quasi nachholt, nennt man es Qada. Diese Thematik ist auch deswegen entscheidend, weil es Menschen gibt, die jetzt im Augenblick oder zu einer bestimmten Gebetszeit nicht verpflichtet sind, dieses Salah zu verrichten, aber während einer Gebetszeit dazu verpflichtet werden. Und dann ist eben entscheidend, zu welchem Zeitpunkt sie dazu verpflichtet werden. Und das Beispiel, was sicherlich am meisten vorkommt, ist die Frau, wenn sie in ihrer Menstruationsphase ist. Denn wenn sie ihre Menstruation hat, dann ist sie nicht verpflichtet zu beten. Und sobald ihre Menstruation aufhört und es gerade eine Gebetszeit ist, kommt es darauf an, hat sie die Möglichkeit, noch rechtzeitig eine Raka'a zu erwischen, bevor die Gebetszeit endet, dann hat sie dieses Gebet noch rechtzeitig zu verrichten. Das heißt, dann muss sie aufstehen, den Ghusl vollziehen und beten und das Gebet zur richtigen Zeit verrichten. Ansonsten sollte sie ein paar Sekunden, bevor die Gebetszeit ausläuft, Tahir werden, dann braucht sie dieses Salah nicht mehr nachholen. Deswegen ist es sehr wichtig und entscheidend, ob sie dieses Salah noch verrichten muss oder nicht mehr verrichten muss. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Personen, die erst, zum Beispiel jetzt erst Mukallaf werden, kurz vor Ende der Gebetszeit. Nachdem wir nun erfahren haben, wann die Gebete zu verrichten sind, stellt sich die Frage, was ist, wenn jemand sein Gebet verpasst hat? Wenn man sein Gebet verpasst hat, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, man nasiya salatan, hier geht es also im Hadith wortwörtlich vergessen hat, man nasiya salatan falyusalli idha dhakaraha la kafarata laha illa dhalik. Anas bin Malik berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer an Salah vergessen hat, soll es verrichten, sobald er sich wieder daran erinnert. Außer diesem gibt es da hierfür keine Sühneleistung. Also ist eine Entschuldigung dafür, dass man sein Gebet nicht verrichtet, dass man es vergessen hat. Und der Allah Azzawajal hat den Menschen so erschaffen, dass er vergisst. Im Gegensatz dazu, Allah sagt über sich selbst, subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا, dein Herr vergisst nicht. Und diese Eigenschaft des Mangels beim Menschen hat Allah Azzawajal in seiner Gesetzgebung berücksichtigt. Und deswegen grundsätzlich, natürlich ist man manchmal für Vergesslichkeit selbst verantwortlich, aber wenn jemand zum Beispiel ein Gebet vergessen hat und nichts dafür kann, dann ist er entschuldigt und verrichtet sein Salah, sobald er sich wieder daran erinnert. Und wenn er das macht, dann hat er auch keine Sünde begangen. Allah Azza wa Jalla verzeiht ihm diese Angelegenheit. Man muss also nicht warten, bis die Gebetszeit am Folgetag eingetroffen ist oder ähnliches, sondern man verrichtet das Gebet, sobald man sich daran erinnert. Das ist die bessere und vollkommenste Sache, die man macht. Ansonsten, man hat Zeit, bis die nächste Gebetszeit eintrifft, aber besser und vollkommener ist es, dass man sein Gebet verrichtet, sobald man sich wieder daran erinnert. طيب. Wir haben nun darüber gesprochen, dass man Fard-Gebete nachholen darf, wenn man sie verpasst hat. Wie sieht es mit den freiwilligen Gebeten aus? Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin, dass man freiwillige Gebete auch nachholen darf, wenn man sie verpasst hat. Natürlich geht es hier um die zweckgebundenen freiwilligen Gebete, al-Nawafil al-Muqayyada, wie zum Beispiel das Sunna-Gebet vor dem Fajr. Man betet 2 Raka'a freiwillig, nach Einbruch der Morgendämmerung. Und diese Raka'a sind so wertvoll, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über sie sagte, die beiden Raka'a vor dem Fajr-Gebet sind besser als das Diesseits und alles, was es darin gibt. Und deswegen, der Muslim ist traurig darüber, wenn er sein Fajr-Gebet verschlafen hat und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm die Möglichkeit gegeben, dieses Fajr-Gebet zusammen mit dem Sunna-Gebet nachzuholen. Und so hat es auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem berühmten Ereignis auch selbst gemacht, dass er erstmal sein freiwilliges Gebet nachgeholt hat und danach erst sein Fard-Gebet nachgeholt hat. Und auch andere Überlieferungen weisen darauf hin, grundsätzlich, dass man seine freiwilligen Gebete nachholen darf. Wie auch zum Beispiel das Nachtgebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so heißt es in einem Hadith, man nama an hizbihi au shay'in minhu faqara'ahu fima bayna salatil fajri wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Wer sein gewohntes Nachtgebet, gemeint ist hier das Nachtgebet, das freiwillige Nachtgebet. Wer sein gewohntes Nachtgebet, gewohnt heißt, dass man zum Beispiel daran gewohnt ist, 11 Raka'a in der Nacht zu verrichten und man liest zum Beispiel 3 Juz'a jede Nacht. Und weil das heißt, wer sein gewohntes Nachtgebet verschlafen hat oder einen Teil davon. Das heißt also, normalerweise wacht man im letzten Drittel der Nacht auf, ist aber erst eine halbe Stunde vor dem Fajr aufgewacht und hat nicht mehr viel Zeit gehabt, jetzt sein und man hat nicht die Zeit, sein Gebet noch rechtzeitig zu verrichten, das heißt, das gesamten 11 Raka noch rechtzeitig zu verrichten. In diesem Fall sollte man dann natürlich sein Witr-Gebet noch rechtzeitig verrichten, aber man hat die nicht mehr genug Zeit und deswegen darf man später, nachdem die Sonne aufgegangen ist, sein Nachtgebet nachholen. Deswegen heißt es hier, wer sein gewohntes Nachtgebet verschlafen hat oder einen Teil davon und es dann zwischen dem Fajr und Wuhr-Gebet nachholt, so wird ihm dieses Gebet niedergeschrieben, als hätte er es in der Nacht verrichtet. Eine große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet hat das so gemacht, wenn er seine 11 Raka'a nicht verrichtet hat, dann hat er zur Duha-Zeit 12 nachgeholt. Und wir wissen natürlich, dass hier mit zwischen Fajr und Wur gemeint ist, unabhängig von den verbotenen Zeiten. Deswegen, das ist einer von vielen Beweisen, dass man die Hadithe im Einklang miteinander zu verstehen hat und dass man nicht einfach einen Hadith anschaut und die anderen unterlässt und nicht berücksichtigt. Ja? Sondern das ist die anderen Sachen sind selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass man die anderen Überlieferungen mit berücksichtigt und wir wissen, dass man nach dem Fajr-Gebet keine freiwilligen Gebete verrichten, grundsätzlich keine freiwilligen Gebete verrichten darf. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist kürzer, Alhamdulillah, weil wir sie ja schon sehr ausführlich besprochen haben. So geht es um die Tahara, geht es um die Reinheit. Der Betende muss Tahir sein, das heißt, er muss im Zustand des großen und kleinen Hadath sein. Er muss im Zustand, also im Reinen, Entschuldigung, er darf nicht im Zustand des großen Hadath sein und auch nicht im Zustand des kleinen Hadath sein. Mit anderen Worten, er muss Wudu haben, wie wir normalerweise sagen, denn man geht davon aus, dass wenn jemand Wudu hat, dass er nicht Junub ist gleichzeitig oder die Frau ja Menstruation hat. Deswegen muss also im Zustand der großen Tahara sein. Und oder eben ersatzweise Tayammum gemacht haben, wenn man keinen Wudu bzw. Ghusl machen konnte. Die dritte Bedingung ist das Bedecken der Scham. Und das Bedecken der Scham, das lassen wir uns inshallah ta'ala übrig für die Folgesitzung, bi'idhnillahi ta'ala. Wir begnügen uns mit den ersten zwei Bedingungen und lassen die nächsten vier inshallah ta'ala für die nächste Sitzung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.